Lektion 5. Text 3. Tischtennis ist prima. Fuerteventura. Das klingt toll. Ist das eine Clubreise? Ja, ja. Das ist der Club aktiv mit sehr vielen Sport- und Hobbymöglichkeiten. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit diesem Veranstalter gemacht. Die Leute sind immer sehr zufrieden. Und wie ist die Unterkunft? Ich meine, wo wohnen wir? Das kommt darauf an. Wie viele Personen sind Sie denn? 4. Ich fahre mit meiner Familie, also mit meiner Frau und meinen beiden Kindern. Dann haben wir für Sie unser Familienangebot. Sie können in einem Bungalow für 4 Personen wohnen, natürlich direkt am Meer. Ja, und was kann man denn da so machen? Gut, am Meer, da können wir jeden Tag schwimmen. Aber was denn sonst noch? In so Clubs gibt's doch sowas wie Anima... Programm, meine ich, oder? Ja, ganz richtig. Clubferien bieten immer ein großes Programm. Unsere Animateure begrüßen Sie gleich am Flughafen und betreuen Sie während Ihres gesamten Urlaubs. Ah, ich verstehe. Kann man denn da auch Tennis spielen? Wissen Sie, meine Tochter, die ist 14, die will nämlich unbedingt Tennis spielen. Und mein Sohn, der will surfen. Geht das? Ja, natürlich können Sie dort Tennis spielen und surfen, neben vielen anderen Möglichkeiten wie Tischtennis oder Volleyball. Sie können auch Yoga machen oder Bodybuilding oder Aerobic. Aerobic ist gut. Das ist was für meine Frau, die macht sowas gerne. Und Tischtennis ist prima. Das spiele ich sehr gern. Mein Sohn auch. Wir spielen oft zusammen Tischtennis. Und dieses Abends, kann man da auch tanzen? Selbstverständlich gibt es eine Disco. Das ist ja wohl eher was für meine Tochter. Die rennt immer in die Discos. Sagen Sie das nicht. Da gibt es für jedes Alter etwas. Jeden Abend Shows, Theater und Tanzveranstaltungen. Das ist gut. Wissen Sie, meine Frau tanzt nämlich sehr gerne. Und ich? Naja, Sie wissen schon, ich muss halt mit. Und Englisch? Nein, auf Fuerteventura sprechen die Leute Spanisch. Aber unsere Animateure können alle Deutsch. Nein, ich meine, meine Frau, die lernt so ein bisschen Englisch bei der Volkshochschule. Und sie möchte mal einen Ferienkurs besuchen. Aber da ist Fuerte sicher nicht richtig, oder? Ganz im Gegenteil. Ein Englischkurs ist sogar im Preis inbegriffen. Der kostet nicht extra. Da können Sie auch zusammen mit Ihrer Frau... Nee, Englisch, das ist nichts für mich. Aber Computerkurse, gibt's sowas auch? Die Dinger stehen nämlich jetzt bei uns in der Firma. Ja, natürlich. Wir haben einen Kurs Happy Computing. Der ist immer 2 Stunden, 5 Tage lang. Der kostet aber extra. Moment, ja hier, 250 Mark für die Woche. Oh, ganz schön teuer. Was kostet denn das Ganze überhaupt für, sagen wir, 2 Wochen? Das ist verschieden. Also, wenn Sie im August... Nee, im Juli haben wir Ferien. Ach so. Wenn Sie also im Juli fahren und von Düsseldorf fliegen, dann sind das 2638 Mark. Alles zusammen? Nein, selbstverständlich pro Person. Die Tochter ist 14, die zahlt also nur 60%. Und wie alt ist der Sohn? 11. Der ist 11. 11 Jahre. Ja, hier, 2 bis 11 Jahre. Das sind dann nur 40%. Das macht zusammen 7.814 Mark. Dazu kommen der Computerkurs 250 Mark, der Tenniskurs 235 Mark, ja, und der Surfkurs 240. Das macht dann... Und was kostet 2 Wochen Bayern? So ohne Surfen, Tennis, Computer und so? Meine Frau liest ja auch gerne.